Von einem Programm kann keine Rede mehr sein, sondern die vorrätigen Sendungen und Vorträge werden abgewickelt, soweit sich's um harmlose, das heißt wohl immer auch belanglose Angelegenheiten handelt. Eine starke Betonung alles Heimatkundlichen und Volkstümlichen steht im Vordergrund. Diese volkstümliche Betonung reicht aber auch bis in die einzelnen Abteilungen hinein. Konzert und Hörspiel, Vorträge und aktuelle Veranstaltungen stehen in ihrem Zeichen. Äußerst vorsichtig sind die Kunstprogramme selbst gehalten. Kein Sender hat heute mehr den Mut, die moderne Kunst, die Produktion der lebenden Künstler zu pflegen, aus Furcht politisch anzustoßen. Mit rechts und links habe ich's verdorben. Infolgedessen spiele ich Klassiker.